Parteien die NATO-Minister. Hört, hört ihr es nicht? Ihr Schreien ist nicht mehr Geflüster. Hört, ja hört ihr es nicht? Sie schreien nach Profit ihrer Kriegsindustrie und rüsten zum Kreuzzug erneut wie noch nie. Ihr Heer steht bereit für die Aggression gegen dich und die Sowjetunion. Arbeiter, Bauern, Fechter, die Waffen, euch ist das heilige Pflicht, dass sie die Verbrecher verbrechen, beginnen, das Volk ihre Waffen zerbricht. Euch ist der Sozialismus Weltmacht, euch stehen die Völker nicht mehr allein. Schreien die US-Strategen, hört, hört ihr es nicht? Sie schreien nach neuen Raketen, hört, ja hört ihr es nicht? Vom Rhein wird mit Abschreckungslärm gedroht, mit Superwaffen, Neutronen und Tod. Das ist die moderne Inquisition gegen dich und die Sowjetunion. Arbeiter, Bauern, Fester, die Waffen, euch ist das heilige Pflicht, dass sie die Verbrecher verbrechen, beginnen, das Volk ihre Waffen zerbricht. Euch ist der Sozialismus Weltmacht, euch stehen die Völker nicht mehr allein. Und Fester, die Einheit, der Kampf wird sich lohnen, dann wird in der Welt immer Frieden sein. Washington schreit es Sanktionen. Hört, hört ihr es nicht? Embargo, Bestrafungsaktionen. Hört, ja hört ihr es nicht? Das alles im Namen der Menschlichkeit. Sie sind für Profit zu allem bereit. Es rüstet die schwärzeste Reaktion gegen dich und die Sowjetunion. Arbeiter, Bauern.